Und hier sind wir wieder im Soundcheck. Die Frage nach wie vor, Grenzen trotz Mauerfall, was ist anders an ostdeutschen Bands? Ein Weg in Richtung mögliche Antwort für Zusando. Kennst du die Wüste der toten Ideen? Kennst du die Kadaver, einstmals deine Götzen? Kennst du die Wüste in Adern und Venen? Kennst du das Taumeln greisenhafter Ohnmacht? Kennst du die Sonne, die plötzlich nur noch über dir steht? Kennst du den Schuss, der keinen Gegner mehr zu finden versteht? Und kennst du den Puls, der in ausgebeulten Brustkörben wohnend, für keines der sinkenden Schiffe mehr schlagend, nur noch müde glockst? Kennst du die Stille nach der Zerstörung? Jungfräulich befriedigt, lethargisch zitternd auf den nächsten, vielleicht letzten Stoß, hoffend. Ein Nichts gebärend. So brich deine Schatten. Ich brech meine Schatten, bin mehr Splitter als nackt. Auf meinen Tod schweiß ich Nacken, zieh dich kamikazenhaft. Ich brech meine Schatten, bin gut, Blut und Mut. Mein Vater die Morgana, meine Mutter die Glut. Ich wechselte den Mensch, ich beging den letzten Mord. Widerlos Liebe, wo kein Gegner, du selbst dein Gegner. Wo kein Gegner, du selbst dein Gegner. Wo kein Gegner, du selbst dein Gegner. Bin ich mein Gegner, bin ich selbst. Das war Gegner Ich von Sando, extrem expressionistische Klänge aus Deutschland Ost, die oft mit den einstürzenden Neubauten verglichen wurden. Vergleicht man die beiden Bands aber wirklich, so fällt auf, dass die späteren Klänge der Berliner Formation, die Rede ist von den einstürzenden Neubauten, doch schon wieder so ein bisschen Distanz spüren lassen. Distanz zum Gesungenen, Gesprochenen und auch ein bisschen zum Inhalt. nur atmen. Doch das beweist nichts. Inmitten meiner Kreise, doch deren Mitte bin ich nicht. Mein eigenes Lauf wartend. Wartend. Wenn du kommst, kommst du mit Licht. Du kommst strahlend. Zählst meinen Schatten auf, zählst meine Kerben und schlägst mich auf. Öffnest mein Versteck und liest. Lies mich laut, damit auch ich mich hören kann. Wenn du gehst, fragst du, wer von uns beiden ist der Geliebte. Wer von uns ist der Geliebte? Ist der Geliebte? Das war Fiat Lux von den einstürzenden Neubauten. Das zweite übereinstimmende Merkmal, wenn man Sando und die Neubauten vergleicht. Beide machen Theatermusik, während die Stücke der Neubauten am Theater schon fast ins Abstrakte gehen, orientieren sich Sando, auf jeden Fall war es früher so, noch stark am Text, in meinen Ohren und Augen immer schon eine absolute Stärke ostdeutscher Bands. Hier ist Sando mit dem Song vom Glück. Yes. Grande, grande, fiasco, finale. Das war Sando mit nicht der Song von Glück, sondern Fiasco Finale. Was ich bei vielen Gruppen aus Ostdeutschland festgestellt habe, sieht man mal von den Prinzen ab. Ist gerade nach der Wende eine starke Melancholie, die manchmal sogar an Pessimismus grenzt. Die Wurzeln jener Haltung liegen aber nicht unbedingt nur in der Jetztzeit, sondern haben auch ihren Ursprung in Einflüssen aus Osteuropa, sprich Russland, aber auch angrenzende Länder wie die Tschechei zum Beispiel. Auch von diesen Ländern bekommt man in den letzten Jahren auch in Deutschland West schon mal Rockbands zu hören. Besonders vielmehr da eine Kultband aus Leningrad auf, die sich gerne in den poetischen Tiefen bewegen. Hier ist Spooky Moo. После всего, что случилось, я словно спасшийся парашютист. Жизнь, а мне вчера снилось, что мы голые пляшем. Сны и чистые сны, сны, прекрасные сны. Я отдал на работе, чтобы кому-то там стало теплей. Рубль, вот сколько мне стоил цветной телевизор. Сны, нечистые сны, сны, чудесные сны. Спасся. я парашютист. Сны, нечистые сны. Russische Schwere, Spooky Moo mit Parachutist. Als ich vor einem Jahr in Prag war, konnte ich ein Konzert der tschechischen Gruppe Dunaj erleben und die wies bei einigen Stücken jedenfalls ähnliche Merkmale auf. Verschroben, verspielt, aber auf jeden Fall auch melancholisch. Osten. Die Seele längst ausgekotzt, greif zu und genieße ein verspitztes Bett, die Hitze nasser Schöße. Ein schnelles Versprechen und ein Bild umgedreht. Steile Lust zeigt die Zunge, bis der Taumel vergeht. Gespürt, den Schnaps voll Langeweile mit dem Finger umgerührt. Zum Abschied die Hand nochmal lässig frech ins Mieder. Lach ihr ins Gesicht und blüht, du kämpfst wieder. Und dann leinenlos und abgelegt, der Wind hat gedreht. Und bevor die gute Stimmung zum Teufel geht, ist vergessen jeder Name, ist vergessen jedes Wort, reißt die Strömung alle Schwüre und Erinnerungen fort. Die Ostdeutschen, das Auge Gottes mit Vorbei ist vorbei. Hier sind sie auch wieder, die Elemente Melancholie, Wut, ein wenig Verzweiflung. Schon wieder distanziert und eher vielleicht ein bisschen kühl dagegen. Blumfeld aus Hamburg. Nur ein Traum, so geht es jeden Tag an jedem Morgen. Häuser. Aus den vier Wänden und draußen geht es dann zu jemand völlig anderem hin. So bin ich dann in dessen guten Händen und glücklich, dass ich mit wem zusammen glücklich bin. Am nächsten Morgen habe ich das alte Stechen und neben mir liegt er, der sich bald leblos an mich schmiegt. Wie es dazu kam, hab ich danach vergessen. Stattdessen bin ich längst wieder am Werk. Eine Gruppe, die die deutsche Sprache nach Jahren mehr oder weniger wiederentdeckt hat. Das war Blumfeld mit Draußen auf Kaution. Weiter geht's mit einer Gruppe aus Bayreuth, die eigentlich auch schon immer Deutsch gesungen hat, aber auch erst in den letzten Jahren mit einem Song richtig erfolgreich wurde. Und da merkt man ganz klar, sie haben ihre Roots, ihre Textsymbolik mehr oder weniger aus dem tiefsten Mittelalter. Hier ist das Ich. We'll be right back. des Wahns. Dunkles Sein gesät in meiner Hand, verstaubtes Denken in meinem Schädel. Und doch es wird mein Geisterfleisch, das Tageslicht, die Feuersflut in meinem Hals erlischt. Ganz ohne Halt mein Fleisch zerfällt. Und doch es wird, es wird schon wieder weitergehen. Aktueller Expressionismus, das war das Ich mit Gott ist tot, und da schließt sich auch der Kreis zu einigen aktuellen ostdeutschen Bands, denn hier wird auch mit ähnlichen Motiven gespielt, obwohl die Musik hier und da doch etwas anders ist, aber trotzdem, es geht irgendwie so ein bisschen um die gleiche Sache. Hier ist Subway to Sally. Ein fliegendes Wesen von zarter Gestalt erhob sich bei Vollmond hoch über dem Wald. Die Nebel sind lachend vorbeigezogen. Man hat sie gesehen, es ist nicht gelogen. Man hat schon das Holz für das Feuer gebracht. Die Kirche im Dorf hat die Türen weit auf. Der Wirt gibt heute Wein für alle auf. Man sagt, sie hätte auf der Folter gelacht. Schön wie der Tag, doch jetzt ist es Nacht. Und auf und den Wagen und bringt das Malz her. Das Holz ist gestapelt und heiß ist der Teer. Das Fest kann beginnen und Heu von den Tellen. Und noch ein Fass Wein und soll sie verbrennen. Brennen, sie soll brennen. Der Pfarrer, der sie getauft und getraut, bezeugt, sie ist Satans Braut. Sie saßen heute alle beim großen Gericht und sagten, sie hätte das zweite Gesicht. Sie hat behext und zum Narren gemacht. So hell wie der Tag brennt das Feuer heute Nacht. Oh, lauf, hol den Wagen und bring das Weib her. Das Holz ist gestapelt und heiß ist der Teer. Das Fest kann beginnen und Heu von den Dellen. Tag ist sie mal gewesen und tanzen die Funken hin zum Morgenrot. Und Gott und Christen für alle zu leer. Das Holz ist gestapelt und heiß ist ja der. Für alle, die anders und sich nicht erkennen. Zum rechten Herrn, die sollen verbrennen. Brennen, die sollen brennen. Die sich nicht bekennen, die sollen verbrennen. Brennen, die sollen brennen. Aktuelle Klänge aus Ostdeutschland, das war die Hexe von der Band Subway to Sally. Was anders ist als an ostdeutschen Bands verglichen mit westdeutschen Bands, kann man heute schon gar nicht mehr sagen. Sie haben viele Klingen mittlerweile also westdeutsche wie ostdeutsche Bands klingen sehr nach internationalem Niveau und haben auch auf jeden Fall auf beiden Seiten ziemliche Erfolge, wie zum Beispiel Love is Colder Than Death. Thank you. Eine Gruppe aus Leipzig, Love is Colder Than Death, und das Stück heißt Very Ill. Also vorbei die Zeiten, wo man genau sagen kann, diese Gruppe scheint aus Deutschland Ost zu kommen, diese Gruppe scheint aus Deutschland West zu kommen, die Grenzen sind auf, die Sounds vermischen sich mittlerweile, also auch weit entfernt die Zeiten, wo A.G. Geige noch so tönten, wie diese spezielle Coverversion, die wir jetzt hören. Das war A.G. Geige mit Come Together. Und das war's auch schon für diese Soundcheck-Sendung. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Am Mikrofon war Thomas Eldon und sagt jetzt schon mal Tschüss. Deutschlandfunk. Sie hören das Informationsprogramm im Deutschlandradio.